Questcast, Starfinder, Schlick und Schnitzel. Und es öffnet sich die Schleuse, etwas ruckelig, ja, aber sie öffnet sich und ihr blickt in einen sehr kleinen Raum erstmal, der fast komplett dunkel ist. Es ist lediglich so ein kleines, fast kaputtes Notlicht irgendwie an, die diesen kleinen Raum in ein ganz schwaches Rot nochmal taucht, aber es ist wirklich, also wäre der Raum größer, würdet ihr nicht komplett durchgucken können irgendwie. Und man sieht irgendwie noch einen Schrank oder irgendein Gebilde noch hinten links noch irgendwie in der Ecke stehen. Und ich gebe euch dafür auch mal, auch hier wieder der Hinweis, die Leute, die das hören, ich werde ein komplettes Bild mit von diesem Raumschiff mitschicken. Das solltet ihr aber wirklich vielleicht erst am Ende angucken. Die anderen bekommen jetzt immer nur kleine Ausschnitte von dem, was sie dann sehen, damit sie eben nicht das komplette Bild sehen. Deswegen gebe ich euch jetzt, ja, ich muss das ja auch auskosten, was ich hier gebastelt habe, gebe ich euch einen kleinen Ausschnitt mit aus dem Ganzen. Das, was ihr gerade eben so seht. Und ich versuche es auch immer schön zu beschreiben, damit man sich das auch dementsprechend vorstellen kann. Ich poste das bei uns beim Starfinder-Chat. Zack. Und das ist, was ihr gerade eben seht. Gerade so, wie gesagt, super schwach beleuchtet, der Boden sehr industriell. Und es bestätigt sich auch, die Luft ist dünne irgendwie. Wenn ihr schnuppert, riecht es fast vielleicht so ein bisschen, ja, es riecht auch schon so metallisch. Was hatte ich noch? Ja. Und es ist das nicht sehr leer. Was für Metall das ist? Also, wie metallisch? Ich meine, das kann ja auch metallisch nach Blut riechen. Nee, so oder? Rostig. So irgendwie rostig. Sowas. Mhm. Das steigt euch sofort so in die Nase. Was aber auch passt zum Rest von außen, was ihr beim Schiff gesehen habt. Absolut dazu passt. Und unten dieses gestreifte Viereck, das ist die Schleuse, in der wir stehen? Genau. Ihr guckt quasi von der Schleuse gerade eben in einen kleinen Raum. Das hintere Teil wirklich auch vom Schiff, das wisst ihr ja dann soweit, wo ihr angedockt habt. Also so in etwa könnt ihr euch vorstellen, ihr seid am einen Ende des Schiffes und wenn vorne das Cockpit ist, dann müsstet ihr quasi durch das ganze Schiff durch irgendwie. Euch gegenüber ist wohl anscheinend irgendwie eine Tür, das sieht man vielleicht auf dem Bild nicht ganz so gut und rechts davon, wenn ihr kurz einmal reinguckt, seht ihr auch, da ist auch eine Tür. Mhm. Und das hinten in der linken Ecke, das ist dieser Schrank. Da steht irgendein... Ist ein Kartell oder sowas. Aber du sagst, wir können da nicht so gut reingucken. Es ist schon dunkel. Es wirklich schon sehr schwierig. Es ist sehr dämmerig, das Ganze. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, Lashunta, Izuki, Dunkelsicht irgendwie noch mal zusätzlich? Nee, ne? Das ist, glaube ich... Also, ich habe einen Zauber, der nennt sich Tanzende Lichter. Vielleicht, wenn ich den so in den Raum werfe. Das kannst du gerne machen, wenn du sagst, das ist dein das ist, willst du gerade erstmal machen? Ja, mach ich mal. Okay. Brauch ja auch keine Probe, musst du dir nur aufschreiben, dass du halt aus dem Zaubergrad, ist Zaubergrad 0 oder ist das? Mhm, Zaubergrad 0. Okay, dann sind es ja so Taschenspielertricks dann dementsprechend. Okay, du kannst die, habe ich ein schönes Magiegeräusch gerade eben? Also schnell bin ich nicht. Du kannst da so einen kleinen Leuchte-Magie-Gummiball reinwerfen und der Raum füllt sich in ein helles Licht von der Mitte ausgehend. Bei einem größeren Raum wäre es wahrscheinlich ein Problem, aber das sieht wirklich sehr aus, wie man sich so eine, wenn ihr jetzt so reinguckt, sieht so aus wie so ein Lagerraum oder wie so ein Zwischenraum, wirklich trotzdem sehr industriell, sehr karg. Da liegt nicht irgendwie groß was rum auf dem Boden. Klatter oder Schrauben oder sonst irgendwas. Es ist ein sehr, wie gesagt, ein einfacher industrieller Boden. Vielleicht waren da mal bessere Platten mal drauf, irgendwie schönere, aber das ist alles sehr zweckmäßig. Und da hinten steht anscheinend ein altes Terminal in der Ecke, so würdet ihr das irgendwie sagen. Aber es sieht noch älter aus als das von Davian. Und die beiden Türen, soweit, die könnt ihr noch sehen. Aber ansonsten ist der Raum echt sehr kahl. Ich hab das richtig verstanden. Entschuldigung. Okay, danke. Ich wollte nur wissen, ich habe es richtig verstanden, dass dieses Schiff von Isoki gebaut wurde? Also so ein... Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist schon... Also soweit hat Tick euch das ja mitgegeben. Das scheint wohl von dieser San Jawal Raumschiffsysteme irgendwie zu stammen. Ja, die ja für Transporter so typischerweise und Frachter irgendwie typischerweise zuständig sind. Und auch dieses Modulare, das sah ja mit den Außen, mit diesen Containern oder was da dran ist, sah das schon so in der Richtung aus. Aber das genaue Schiff, so auch jetzt beim näheren Betrachten oder sowas, so ganz passt das nicht. Und hat Wäscher ja geguckt, ein ganz aktuelles Modell scheint das wirklich nicht zu sein. Und anhand der Türen, da würden auch die üblichen, Paktweltspezies so easy durchpasst. Also es sind jetzt keine super kleinen Türen oder sowas. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein, das ist jetzt auch noch nicht ein Artefaktschiff vor der großen Driftkrise von vor x Jahren oder sowas. Das ist schon so gebaut, dass typischerweise die Paktweltkreaturen da typisch durchkommen. Also ein Vesk würde auch sich ein bisschen bücken müssen oder sowas, aber das ist halt häufig bei Schiffen so. Außer sie sind speziell für Vesk gebaut. Da würde auch ein großer Vesk durchstampfen können, ja. Saren wird tatsächlich die Laserpistole dienen und jetzt zwar gesichert lassen, wenn es bei Laserpistolen sowas wie eine Sicherung gibt. Bestimmt. und einfach mal in den Raum hineingehen und sich umschauen, ob außer dem bisher offensichtlichen oder nicht so offensichtlichen ihm vielleicht noch irgendwas auffällt. Insbesondere, ob an den Türen vielleicht irgendwelche Beschriftungen sind oder irgendwelche besonderen, weiß ich nicht, Eigenschaften oder so. Sich im Raum. Eine Wahrnehmungsprobe bitte einmal. Würfe einfach mal. Schwierigkeitsgrad sage ich jetzt mal nicht. So, was muss ich denn da würfeln? Moment, Wahrnehmung. Das ist eine 6. Du schaust dich noch mal ein bisschen um und... Es lag aber auch jetzt total an dem Rauch. Also irgendwie ist das ein bisschen, hängt vielleicht noch in deren Fell oder so und stehen jetzt alle sehr nah. Wahrnehmung ein bisschen schwierig gerade. da sind halt zwei Türen und da steht halt ein typischer verständlicher Schrift irgendwie nur nochmal so Spezifikationen von der Tür irgendwie, wie die so aus der Werkstatt irgendwie dann rausgefallen sind. Da hat sich keiner die Mühe gemacht, die nochmal separat zu beschriften oder besonders irgendwie nochmal richtungsweiser oder sowas drauf zu machen. Das jetzt nicht. Sind halt geschlossen, komplett geschlossen auch. Da ist jetzt nicht irgendwie nochmal eine Fensterfront oder dergleichen. Und das, wo du so an eine Tür rantrittst, es riecht so ein bisschen vielleicht zu dem Rost, riecht es vielleicht auch noch so ein bisschen sumpfig, dann vielleicht so ein bisschen modrig oder sowas irgendwie. Und das Bild hast du auch, oder dieses Geruchsbild hättest du auch, wenn du an die andere Tür rantrittst, so, das ist das, was ich dir noch mitgeben kann. Ich glaube, ich sollte noch mal mit dementsprechend. Ich glaube, dieses Schiff hat Schimmel oder ähnliche Belastungen. Hat man Belastungen? Ich weiß nicht. Ja. Das Schiff ist belastet. Ist schon belastend, wenn man Schimmel hat, glaube ich. Ja, sehr. Ja, schon. Und auch ungesund. Ja, wow. Haben wir so Atemschutzmasken? Haben wir so FFP2? Also, Saren hat einen Raumanzug, ich weiß nicht. Also. Ich habe meinen Stationsmontur und meine Thermokleidung. Okay. Mm. Einer von den dreien, Skittermännern macht sich an euch vorbei irgendwie und dann folgen die anderen beiden auch so mit ihren Werkzeugkasten und steuern auch so gleich irgendwie das Terminal an und schon so nach einem kurzen Moment dreht sich Clappy um und sagt dann, das geht ja gar nicht. Hier sieht der Strom aus. Wie soll man denn hier reparieren? Ich finde das sehr schön, dass die wie in so einem ATS einfach sofort ihre Arbeit verrichten und einfach machen. Arbeit. Genau. Arbeit, ja. Arbeit. Wenn der Strom aus ist, wie kann Saren sich erklären, warum trotzdem durch die Schleuse, die ich nenne es mal Türvorrichtung, trotzdem funktioniert hat? Ist die dann ausschließlich mechanisch an der Stelle? Nö, mechanisch wäre auch... Ja, das hätte auch geklappt tatsächlich. Also du kannst sowas auch im mechanisch irgendwie immer nochmal machen, aber anscheinend entweder ist das Schiff nicht komplett bestromt, mit Strom versorgt, oder es ist genug irgendwie noch eingespeist von Davians Schiff. Kann natürlich auch sein. Ach so. Können wir die nicht vorstellen? Ja. Oh, genau, ich wollte gerade, das war auch meine Idee, ja. Sehr gut. Okay. Soll man Stromkasten suchen? Oh, ich fühle mich so schlecht dabei. Die Sicherung tauschen. Ja, genau. Ja, bitte. Jedem guten Horrorspiel sucht man eine Sicherung. Let's go. Okay, bitte. Also, ich werde denen das nicht sagen. Guck Tick an, ich habe dich schon mitgenommen. Okay, ja, okay, gut. Ich bin der Bad Cop, ist okay. Bad Cop und Bad Cop. Okay, ich guck Lumpy, Clappy und Mimpy an und mach so, psst, kommt mal her und wink die so ran. Sind die kleiner als ich? Ja, schon, ja. Ja, okay. Ach, das ist natürlich ein sehr gutes Erlebnis. Jetzt fühle ich mich gut. Hier, kommt mal ran. Ja, was ist los, Chef? Excuse me? Was ist los, Chefin? Was machen wir? Dankeschön. Ihr seht ja hier, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Aber wir müssen unbedingt wissen, was es mit diesem Schiff auf sich hat. Hier ist ja noch eine Tür und hier ist das Terminal. Und ihr seid doch gut im Helfen, oder? Ja, wir sind die Besten im Helfen. Na klar. Ja, okay. Und von den Besten... Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das hinkriegt. Oh, wow. Eine Spezialaufgabe für uns drei. Und sie nicken sich alle so gegenseitig so zu. Okay, dann habt ihr jetzt 5 Minuten Zeit, um diese Türen hier zu öffnen, das Schiff auszuchecken und uns einen Bericht zu geben, was hier abgeht. Und ich habe noch eine spezielle Aufgabe für euch. Oh, cool. Welche denn? Nicht sterben. Oh, sehr gut. Ja, das haben wir bisher auch immer gut hingekriegt. Okay, fein. Gut, dann top, die Wette gilt. Treiben sich so die Hände und zeigen so, ich habe nicht den Minions-Film geguckt, aber ich habe gerade irgendwie auch so Minions im Kopf irgendwie, ich weiß nicht warum. Und irgendwie sie steuern dann die Tür an, die nicht gegenüber von der Schleuse ist, sondern die rechts von der Schleuse ist, die weiter in das Schiff irgendwie reinführen. Und ein wahrscheinlich Clappy springt so hoch, haut gegen so einen Knopf und dann irgendwie geht die Tür, die noch mal ein bisschen kleiner ist als die Schleusentür natürlich, aber trotzdem würde den Wesker noch durchkommen, geht dann auf und die drei schauen da kurz in so einen zappendusteren Gang rein und verschwinden in der Dunkelheit und die Tür geht wieder zu. Okay. Das müsst ihr jetzt mit eurem Gewissen vereinbaren. Können wir doch mal laden von einem früheren Zeitpunkt? No safe coming. Scheiße. Aber die hatten doch die Aufgabe, nicht zu sterben. Also was soll denn passieren? Ja, die sind doch gut im... Die sind doch gut im... Uns, genau. Ja. Wir können jetzt nochmal zurückgehen. Vielleicht kann Sarah nochmal ein Käffchen machen. Doch, alles entspannt. Oh mein Gott. Oh nein. Ja. Ja. Da weiß ich auch nicht mehr. Ich will irgendwas zu sagen. Boah, ich muss das mal. Die helfen. Mal kurz vorspulen. Ja. Wollt ihr einen Moment warten, wir wirklich einfach? Ja, oder lieber was? Nicht. Ich glaube, Saren würde schon zu der Tür gehen und mal den Blick rauswerfen wollen und schauen, wo die hingehen und wie generell die Situation so ist, weil das war jetzt schon sehr, sehr plötzlich und vor allen Dingen auch irgendwie sehr, es fühlte sich jetzt irgendwie schon sehr konsequent und endgültig an der Stelle und ich glaube, es wäre ganz gut mal ja so die Situation einzuordnen für den Moment. Okay, kannst du die Tür soweit wieder aufmachen? Wie gesagt, die Stromversorgung, es ist noch nicht so richtig klar, wann, wo irgendwie Strom ist und ob überall, aber bei der Tür funktioniert das. Und du schaust, wie gesagt, in einen, den mag ich dir noch nicht mal komplett irgendwie als Screenshot irgendwie zu schicken, aber du guckst da in einen, ich muss mal gucken, wie weit ich das jetzt hinkriege. So. Ah, vielleicht so. Ich muss mir einen Screenshot nochmal schicken. Du guckst da in einen Flur. Wie gesagt, von links guckt ihr. Es ist so ein bisschen. Auch da siehst du nicht irgendwie. Du kannst nicht so richtig komplett weit sehen. Du siehst da so ein paar Türen. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite soweit nichts. Und auch da ist alles wieder voll clean. Da ist nicht irgendwie Kram, der da irgendwie rumliegt oder dergleichen. Vielleicht hängt da mal so ein Kabel irgendwie mal von der Decke, ja. Aber und diese von der Verortung her müssten die rechten Türen in diese Handelsfrachterkapseln irgendwie, die müssten wahrscheinlich dann dazugehören. Das wird an sich so Sinn machen. Aber unsere drei siehst du und hörst du nicht mehr. Die sind in der Dunkelheit verschwunden, so wie ihnen geheißen. Haben wir getan. Also, diese Motivation, die ist schon beachtlich. Also wirklich ein paar Sekunden straight through. Ja. Ich habe gerade auf meinen Charakterbogen einen kurzen Blick geworfen und sehe hier magisch heik temporäre Technik generieren. Ich weiß leider nicht mehr genau, was das für eine Fähigkeit war. Also temporäre Technik, ist das dann einfach so, schnippst mit dem Finger und dann hat er da ein Stück Technik oder wie muss ich mir das vorstellen? Du warst ja Techmage, kann ich nochmal gucken, was du da speziell, weil wahrscheinlich ist es, geht's gerade eben um Skill, den du separat nochmal hast. Ich schaue ganz kurz einmal in das Büchlein, um das nochmal zu schauen, weil das ist wahrscheinlich so ein Level 1 oder Level 2 Skill. Es sind so viele Dinger. Technomagier. Magischer Heck. Du hast irgendwas da ausgesucht, ja. Das musst du bitte nochmal reingucken. Ich weiß es jetzt gerade eben nicht. Hier habe ich so Zauber nochmal ein paar. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du suchst. Ja, dann ist es erstmal. Dann. Guck nochmal, also der Technomagier, da ist es, meine ich, das sind ja hauptsächlich Zauber. Die sind es, glaube ich, nicht. Ich meine, es geht bei dir darum, dass du halt über die Zeit was basteln kannst. Aber ich bin. Ah, aber magischer Heck klingt ja schon relativ. Naja, egal. Raumfahrer, stimmt. Raumfahrer war bei dir das Motiv. Ich guck mal so nebenher, ob ich was finde. Ja, okay, dann würde ich das für den Moment erstmal dabei belassen und wenn Saren sich umdreht, also er schaut ja dann durch die Links, also auf dem Bild von uns aus, also von der Tür oben aus betrachtet, genau, kann er ja tatsächlich nur in den Raum, also in den Gang halt reinschauen. ich nehme an, hier auf der oberen Seite, also wenn man da reingehen würde, auf der linken Seite ist dann keine Tür, sondern ein weiterer Gang. Genau, das sieht so danach aus. Da hört die Wand plötzlich auf. Okay, dann anderer Boden, wie gesagt, das ist vielleicht noch ganz gut. Da ist wie, da sind wirklich auch so Platten. Die sind so ein bisschen unregelmäßig, aber das sind wenigstens Platten und nicht irgendwie so Gatter nur oder so. So. Das sieht ein bisschen kompletter aus, aber auch homemade und alt. Aber wie gesagt, sauber, kein Klatter, nix. Also schon so ein Hobbyprojekt im Grunde, also so ein DIY-Ding. War ja, irgendwie schon, also. Okay, okay. okay, dann, bevor Saren den Raum verlässt, in diesen Gang, würde er sich nochmal umdrehen und würde halt leise flüstern, wir können sie jetzt nicht alleine lassen. Und geht dann praktisch raus und positioniert sich so ein bisschen auf der Ecke zu dem Gang, aber geht noch nicht so, dass man ihn von dem Gang aus sehen könnte, sondern stellt sich so weiß ich nicht, geheimagentmäßig so an der Wand und schaut und positioniert sich da erstmal für den Moment. Wir haben ja voll die Death Space Vibes. Bitte was? Du bist so leise. Ich bin so leise? Oh Gott, wir haben ja voll die Death Space Vibes. Und irgendwie, das wird gerade so voll der Horror. Alle verschwinden hinter irgendwelchen Türen. Das ist dunkel. Die gruselige Musik. Und dabei wollten wir nur unsere Belohnung abholen. Das ist die Belohnung. Ja, dass es Horror ist. All for the experience. Gar nicht so geplant. Wir machen das einfach selber dazu. Wahrscheinlich ist hier irgendwie so eine voll süße Party für uns. Oder eine kleine Mariachi-Band, die für uns spielen, wenn wir reinkommen. Das ist das Mysterium. Das ist euer Mysterium, ja. Was ist hier los? Wir machen so voll ein auf hier Dead Space. Aber wo du das gerade sagst, ich finde so in diesen Hintergrund-Sounds, ein Geräusch hört sich immer an wie so ein Fliegenschwarm. Ich weiß nicht, ob... Ja. Ja, ja. Und deswegen denke ich, die ganze Zeit sind hier irgendwelche Leichen. Also, es gibt mir auch so richtige Vibes durch diesen Fliegenschwarm, der sich so anhört. Ich weiß nicht, es ist also schön, dass du es auch hörst. Der Soundeffekt heißt Sci-Fi Suspense, aber... Das macht immer so... Genau, genau. Ja, ich höre das auch. Warte. Es bringt ihn noch nicht auf Ideen. Ja, er hat schon so geguckt. Fliegenschwarm. Ja, jetzt. Mhm. Ne? Das hört sich ein bisschen an wie so ein Fliegenschwarm. Ja. Okay. Also es ist wirklich nur das Gesichter. Es ist wirklich auch nur das Geräusch, aber. Ha, okay. Wo du dich so in die Ecke da stellst, hörst du aus der Dunkelheit einmal rufen. Okay, wir haben die Heizung schon repariert. Und es hallt so irgendwie durch die Gänge. Du weißt nicht so richtig, also es ist noch weiter weg. Aber es ist, und dann hört es auch schon wieder auf. Und manchmal hört man so ein Klonk, dann Klänk, aber... Hab Vertrauen. Ich meine, ist auch der Auftrag, ne? Ja, eben. Hab Vertrauen. Wir stehen einfach rum, wie so. Ja, und ihr so, wie geht's euch? Super. Einfach die Minions vorlaufen lassen, ey. Das ist die machen das schon. Wollen wir ein Selfie machen? Gerne. Hast du so einen Selfie-Stick auch? So oh ja, das. So einen selbstgebastelten, ja. Ja. Das wäre gut. Aus dem Strohhalm. Das, ja. Ich bin da nicht so ganz im Game drin, ne? Aber gibt es nicht sogar auf YouTube diese Haunted House Challenges, wo Leute dann irgendwie in so alte Häuser gehen und die sich dabei halt filmen? Also du willst ja vielleicht noch an deinem... Das sind wir. Das sind wir, aber wir The Lost Places. Und schicken immer nur die Skittermänner vor. Ihr auf dem YouTube-Kanal hat aber kleine Kinder vorgeschickt. So, hier, Timmy, guck mal. Das ist bestimmt verzaubert, das Haus. Reparieren wir das Dach. Da sehe ich uns. Lost Place in Space. Yeah. Wow, nice. Man muss sich immer weiter erfinden, wenn man so Content Creator ist. Ne? Ja, jedes Jahr irgendwas Neues. Denn ich glaube, Spiegel, du musst dein Mikrofon nochmal drehen oder irgendwas, weil es ist die ganze Zeit leiser. Also irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe nichts gemacht. Ja, wenn du so von der Seite sprichst, war es lauter. Also vielleicht drehst du nochmal an sich. Vielleicht ist das. Du sprichst du die Rückseite. Das ist halt verdreht, ja. Ah, okay. Es ist vielleicht das Mikrofon. Ja, ja. Ah, ja, gut. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir so. Bei meinem, wenn ich hinrein spreche, hört er auch nicht mehr so viel. Deswegen habe ich es mir immer so zugedreht. Aber ich sehe auch, wo die Rillen da sind bei dem Ding. Naja. Gut. Was machen wir jetzt? Also, wie gesagt, bisher hört ihr nur mal so ein Klink und mal so ein Klonk aus weiter Entfernung. Und es scheint wirklich so langsam, aber sicher wärmer zu werden. Gut. Schön. Aber wir wissen ja alle, ne? Bei Schimmelbefall Stoßlüften wichtig. Das können wir jetzt nicht machen. Mal Fenster auf, genau. Chlorspray. Tick guckt so ein bisschen ungeduldig auf die Uhr. Sind so 3:30 rum. Ja. Was war das? Ein Schrei in größerer Entfernung. Oh oh. Habt ihr das gehört? Ich habe das gehört und es klang nicht wie ein Arbeitsunfall. Nick, hast du Hunger? War das dein Bauch oder war das... Ja, ich habe Hunger, aber das war nicht mein Bauch. Okay. Sollen wir einfach mal rufen? Ja. Lippi! Lippi! Hallo! Lupi! Lupi! Lupi! Hören Sie mich? Waren das auch die richtigen Namen? Ich weiß es nicht. Pumpi! Hören wir was? Reagiert jemand? Nee. Dann müssen wir wohl hinterher. Haben die ein Handy? Können wir kurz anrufen? Oder eine Nachricht schicken? Nee, die haben halt ihre Jacke und irgendwie die Werkzeuge mitgenommen, aber dass die irgendwie noch kommen, Dinger irgendwie mit dabei gehabt hätten oder sowas. Nee. Ja, dann müssen wir da wohl hinterher. Nicht wahr, Saren? Ich schieb so Saren vor. Er steht ja schon da auf der... Auf ja, der ja, aber noch weiter. Also gut, dann steht er jetzt in dem nächsten Gang. Okay. Und wir quetschen uns so hinterher. An, so an den Beinen vorbei. An dieser Kreuzung. Oder wie weit wolltet ihr jetzt gerne gehen? Schon mal auf das Bild gucken, Sekunde. Genau, da kommt ja so eine Kreuzung dann irgendwann. Ja, also stand ja sozusagen links von der Abzweigung, ja, sozusagen. Ja, klingt gut. Okay, dann mache ich euch noch. Wir sind jetzt mutig. Wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Kaka. Dann zeige ich nochmal. Also das ist jetzt, wenn ihr diese Weggabelung da weiterguckt, das ist schwierig. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich euch das immer so zeige. Aber wenn ihr hoch, also nördlich guckt, seht ihr dann... Und das hier. Und wenn ihr weiter östlich guckt, seht ihr... Oh, damit ihr oh warte mal, wir haben gerade einen Internetabbruch. Oh. Okay, dann warten wir mal ganz kurz. Ich sehe gerade. Haben die kleinen Splittermänner das Internetkabel rausgezogen. Gerade an der Kreuzung. Wir gucken noch mal gerade kurz, ob sie wieder zurückkommt. Mhm. Kann ich vielleicht hier einen guten Abschluss hinkriegen und euch noch mal erklären, so ein bisschen, was ihr seht. Wie gesagt, ich mache da mal eine bearbeitete Variante, damit ihr so ein bisschen mehr das große Konzept dann irgendwie seht. Das schicke ich euch einfach zwischendurch dann noch mal. Aber bevor ich es erkläre, na, kriegen wir Wäscher nochmal wieder? Wäre es vielleicht eine Option, da sozusagen einmal so eine schwarze Ebene drüber zu machen? Das müsste ich machen. Oder eine dunkle Ebene und dann so reinzeichnen? Also, dass du dann immer nur so ein Stückchen ausradierst? Ist wirklich so wie... Ich probiere mal gerade eben ganz kurz, solange... Ah, da ist sie wieder. Kein Problem. Ich probiere mal gerade was, kleinen Moment. Ich schicke euch mal so weit, wie ihr eigentlich gerade eben bisher wisst. Ja, ich habe da jetzt nicht das passende Tool dann dafür, wa? Okay. Schick's einfach so, wir gucken nicht hin. Ich schicke das, nein, ich schicke das jetzt im, die Aufnahme soll ja auch eigentlich gleich zugehen, deswegen ich kürze es gerade kurz ab. Also ihr guckt in weiter verzweigende Gänge rein in dem Moment, die auch immer noch, wo kein Kletter ist, wo irgendwie alles aufgeräumt und sehr sauber ist und es ist auf der in dem Gang, wo ihr weiter östlich guckt, sind weiter noch diese Transporterkapseln und dann macht der Gang irgendwann so ein bisschen den Knick, das könnt ihr gerade noch so erkennen, es ist halt super dunkel. Da werdet ihr nicht groß. Es steht auch ja anscheinend ziemlich in der Dunkelheit. So groß viel Licht habt ihr jetzt nicht irgendwie. Und in den anderen, Gang, wenn ihr nördlich reinguckt, das ist das erste Bild, was ich geschickt habe, seht ihr auch noch weitere Räume. Und gegenüber könnt ihr ahnen, da ist anscheinend die andere Seite vom Schiff. Also wie ist links und rechts vom Schiff, hoch und runter, sind diese anderen Transporthandelskapseln dann ja wahrscheinlich irgendwie. Also... Aber das könnt ihr gerade nur so erkennen. Es hängen wieder vermehrt so ein paar Stromkabel irgendwie von der Decke. Und ihr seht hier und da so ein paar, ich nenne es mal Abflussgitter oder sowas. Also so irgendwie so Gitter im Boden irgendwie. Und die Türen sind alle auch geschlossen. Ist jetzt inzwischen irgendwie ein bisschen mehr Strom tatsächlich, nachdem die drei da augenscheinlich was repariert haben? Haben sich keine weiteren Lichter aufgemacht. Die Türen müsstet ihr durchprobieren. Aber es wird nur merklich wärmer langsam, so dass wir schon nur irgendwas angezapft oder erreicht haben. Aber das wird auch noch weiter weg von euch sein, wo die was erreicht haben. Also so wie die da rumgerufen haben, so könntest du es immer noch nicht genau ordnen. Wie ist denn das? Wir sind ja sozusagen an das Schiff rangeflogen und haben ja auch ungefähr gesehen, wie groß die Schleuse ist. Haben wir generell jetzt so ein Raumgefühl, wie viel Anteil des Schiffes wir bisher schon gesehen haben? Also einfach so von der Größe her? Noch nicht mal die Hälfte. Okay, das heißt, es ist also deutlich, deutlich größer als... Also es ist jetzt... das bedeutet, die haben noch wirklich viele Möglichkeiten, das Schiff halt entsprechend zu betreten. Mhm. Okay. Gibt's was machen wir jetzt? Sorry, ich habe noch eine Zwischenfrage. Gibt es in den Schiffen, die von dieser Izuki-Firma in Jawal gebaut wurden, gibt es da so Izuki-spezifische Sachen? Also wie so, keine Ahnung, kleine Geheimgänge oder so also irgendwelche Sachen, die quasi nur von Izuki bedient werden können oder die so wie nennt man das? So intuitives Wissen, was so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja, wenn du deine Pfote auf diese Fliese drückst, dann geht da die Tür auf. Das weiß man einfach. Das ist ja deine Kultur, deswegen will ich da auch keine Probe von. Und das hat vorher so gut mit deinem Raumschiffsystem, mit dem Wurf, da so gut geklappt. Deswegen kann ich dir mitgeben, dass tendenziell Izuki-Schiffe zwar schon so gebaut werden, dass alle die fliegen und benutzen können. Und auch diese Firma steht da, wie gesagt, sehr fürs Modulare. Aber Izuki können durchaus schon, es gibt immer so Kanalkriechgänge und die sind schon, das war so ein Trend, so ein Ding, dass die Izuki sich das schon so groß gebaut haben, dass die dann auch in den Kabelschichten irgendwie rumkraxeln können, was anderen wahrscheinlich nicht so einfach vergönnt wäre. Das ist so ein Ding, das wird vielleicht bei anderen Schiffen vielleicht auch funktionieren, aber ja. Kann ich das ausmachen irgendwie? Kann ich Wahrnehmung oder so? Mach doch mal alle drei eine Wahrnehmungsprobe gerade eben so, dass wir mal wahrnehmen, so was ist hier. Ja, das ist heute nichts irgendwie mit Wahrnehmung. Mach doch einfach mal eine Probe drumrum. Okay. Oh, eine 17. Ich hab auch 17. Oh. Eine 20. Aber keine, also eine Natural. Ja. Ihr schaut euch da in diesen Gängen dann noch um, ob ihr irgendwas erblickt, was irgendwie nochmal außergewöhnlich scheint. Und Tick, ja, wenn du so hochguckst, da sind immer mal wieder so Elemente. Da müsste man dich wahrscheinlich irgendwie, entweder müsstest du so einen langen Haken haben mit so einem Stab, wo du das irgendwie wie so eine Dachluke irgendwie runterholen kannst. Oder man müsste dich hochheben, aber dann könntest du wahrscheinlich in einen dieser Schächte dann irgendwie verschwinden von der Größe. Das würde soweit schon funktionieren. Was aber wahrscheinlich viel interessanter in dem Moment ist, dass vom Norden aus sich gerade eben vereinzelt sich so ein paar größere, so faustgroße Insekten irgendwie so nach und nach nähern euch so und so ein bisschen bedroppelt noch hin und her. Aber so 5 Stück oder sowas sind das bestimmt, wie gesagt, so faustgroße. Und die so den Gang entlang schweben und sehr langsam und wabbelig irgendwie auf euch zusteuern. Oh. Und es tropft. Sehen die lieb aus? Essbar? Diese Hummeln? Seit wann sind Hummeln lieb? Also sind Hummeln lieb? Weiß ich nicht. Hummeln lieben wir. Die sind ein bisschen, die sind schon eher ein bisschen, so Wespen. Eher so, wie gesagt, so faustgroße Viecher irgendwie so, die in der Dunkelheit so langsam geräuschlich auf euch sich zubewegen. Könnte Saren schnell genug an seinem Raumanzug irgendwie an der Steuerung so eine Art Helmvorrichtung aktivieren, so Isaac Clarke Dead Space mäßig, dass ja, das ja. so von hinten ja, ja. einfach so drüber. Das ist so zu, schreib dir das gerne auf, das ist jetzt ein Power Move. Und das kannst du gerne machen. Wir reden ja immer, wir sind noch nicht im Kampf, aber wenn wir in Kampfrunden denken, ist eine Runde ist 6 Sekunden immer. Also ist natürlich hier hinten irgendwas rüberziehen oder sowas, ist man schnell gemacht. Da brauchst du ja nicht lange für oder sowas, also easy peasy. Du machst das so zu. Und gleichzeitig passiert es aber auch, dass gerade eben immer mehr irgendwas von der Decke sifft, irgendwie so ein Schleim, und es gibt dann irgendwann so ein Flatschen an Schleim, der sich über die Käfer drüber gießt, wirklich so, dass fast alle auch erfasst und flotsch, einmal so auf dem Boden irgendwie sich hier niedergeht und die Käfer so versuchen sich verzweifelt aus dieser kleinen Lara da jetzt zu befreien und es fängt weiterhin an, von der Decke komisch zu tropfen. Kann ich identifizieren, was für ein Schleim das ist? Ja, mit Biowissenschaften. Das letzte, was wir heute gerne noch machen, mit Biowissenschaften, okay. Kannst du das gerne machen? Ja, ich möchte das tun. Ich würfel, du sagst mir gegen wie viel. So. Ich habe eine 18. Das ist gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Du guckst, du siehst, wie der Schleim reagiert mit diesen, was auch immer, Fliegeviechern das ist. Und von dem, wie der aussieht in der Dunkelheit, von dem, wie er sich dann runtergematscht hat und dass er gerade eben nicht diese Viecher da irgendwie auflöst, ist es auf jeden Fall anscheinend ein Schlick. Und es könnte sogar sein, dass es ein Fabrikschlick ist. Oh. Und was das genau ist, das klären wir in der nächsten Aufnahme. Das gebe ich dir sehr gerne mit. Ich habe die Seite nämlich extra offen. Das ist anscheinend ein Fabrikschlick. Was die anderen Käfer waren, werden wir ebenfalls das nächste Mal. Denn wir müssen jetzt noch gucken, wann wir die nächsten Male spielen. Und bevor wir das nämlich zu lange fassen und so, müssen wir mal gucken. Da ist irgendwas. Kann man nicht einfach gehen? Ihr könnt jederzeit einfach gehen. Ich bin da absolut. Wieder abhauen. Ihr könnt einfach abhauen und sagen. Wir kommen zurück und sagen zu Davian so, ja, okay, 30.000 sind in Ordnung. Zu haben. Das ist auf die Kralle. Alle so voller so Schleim und so. Ja, klar, kannst du haben. So Insektenstiche und sowas, so Beulen. Die Skittermänner, keine Ahnung, wo sie sind. Aber denen geht's bestimmt gut. Die leben jetzt hier. Aber die Heizung ist an. Es ist schön warm da drin. Aber die Heizung ist an.